Abschnitt 6 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 46 bis 54. Kapitel 46. Die Irrlichter. Brodeln tat's im bewegten Sumpf, und buntschillernde Blasen bildeten sich, und sie wurden ganz groß, und wenn sie mit lautem Knall platzten, dann schossen grüne und blaue Flammenkegel heraus, die sich oben verästelten und wie Blitze auseinanderfuhren. Und diese Flammenspiele wiederholten sich und wurden immer häufiger, und die Flammen wurden immer bunter, sie nahmen auch immer wieder andere Formen an. Die Kegel sahen bald wie dicke Baumstämme und auch wie große, fantastische Blumen aus. Und des Nachts hüpften die Flammen wie Irrlichter auf dem Sumpfe herum. Und dann erhielten die Flammen feste Formen, die auch am Tage sichtbar blieben. Den Beobachtern an der Sturmküste kam's oft so vor, als schwebten bunte Geistergestalten über dem Sumpfe, und es gab bald sehr viele Beobachter, die menschenähnliche Köpfe an den Flammen beobachtet haben wollten. Doch die fotografischen Aufnahmen zeigten nichts Deutliches, Köpfe ließen sich nicht erkennen. Nach einigen Tagen aber erhoben sich sehr viele Flammen zu ganz ungewöhnlicher Höhe, und oben zergingen sie nicht, sie blieben in der Luft und schwebten höher. Ein merkwürdiger, scharfer Geruch ging von den Flammen aus. Der Geruch ließ sich mit anderen Gerüchen gar nicht vergleichen, und man stritt sich bald lebhaft darüber, ob dieser Geruch mehr Wohlgeruch oder das Gegenteil sei. Jedenfalls ließ sich der Geruch nicht lange ertragen, und die Beobachter mussten sich die Nase verbinden. Dabei wurde die Farbenpracht und die Fülle der Formen immer reichhaltiger, und nachts ging von den Irrlichtern oft ein so intensiver Glanz aus, dass die Augen der Beobachter für Minuten der Sehkraft beraubt wurden, so dass man sich allgemein der verschiedensten Schutzbrillen bediente. Kapitel 47. Die ratlose Wissenschaft. Selbstverständlich versammelten sich sofort nach Bekanntwerden des neuen Phänomens sämtliche Chemiker und sämtliche Naturwissenschaftler an der Sturmküste und beobachteten. Aber sie konnten alle nicht klug werden aus diesen Irrlichtern. Sowas war noch niemals dagewesen im Lande Utopia. Die Künstler und die Dichter, die natürlich auch von dem unnatürlichen Schauspieler angelockt wurden, freuten sich nur über die großartige Formen- und Farbenpracht, und wenn man des Nachts auf den Balkons der Logiehäuser zusammensaß, so kam es immer häufiger vor, dass man sich über die Naturwissenschaftler lustig machte, die einfach ratlos den neuen Lichtphänomenen gegenüberstanden und gar kein vernünftiges Wort der Erklärung zu finden vermochten. Es sind Geister, sagten bald sehr viele Utopianer. Doch davon wollten die Wissenschaftler nichts hören. Kapitel 48. Die Entdeckung des Herrn Schlaggenborg. Der Herr Schlaggenborg, der Führer des sebastianischen Luftwagens, hatte sich anfänglich nicht bewegen lassen, in der Nähe der Sturmküste zu fahren. Und auch die anderen Luftschiffe blieben weit ab, da man neue Stürme mehr denn je zu fürchten begann. Doch eines Nachts vermochte doch der Herr Bartmann seinen Steuermann der Sturmküste etwas näher als sonst zu kommen. Herr Bartmann und Herr Schlaggenborg saßen im Luftschiffe zusammen und befanden sich gute 10 Meilen von der Sturmküste entfernt über dem Festlande. Die Sterne funkelten heftig, und der Vollmond stand dicht über dem Meereshorizont ganz dunkelrot. Da sahen die Luftfahrer plötzlich eine Reihe blauer Flammen. ungefähr 8 bis 10, wie blaue Fahnen, die im Sturme flattern und knattern, gerade auf das sebastianische Luftschiff zufliegen. Herr Schlangenborg sah nach dem Kompass, und siehe, die Nadel drehte sich plötzlich im Kreise, immer schneller, und das Luftfahrzeug fuhr trotz aller Steuer und obgleich es ganz windstill war, plötzlich mit einem Ruck seitwärts und dann im Zickzack, dass der Herr Schlangenborg sofort Befehl geben musste, das Fahrzeug in die Tiefe zu bringen und unten die Berührung mit dem festen Boden zu suchen. Als nun der Luftwagen mit seinen langen Beinen wieder auf der Erde stand, atmeten die drei Maschinisten erleichtert auf und wischten sich den Schweiß von der Stirn. So was war ihnen noch nicht vorgekommen. Herr Bartmann war weniger erstaunt, da er sich bereits an so übernatürliche Dinge gewöhnt hatte, dass ihn das Ereignis gar nicht aus der Fassung brachte. »Sie sehen«, sagte er zu Herrn Schlangenborg, »was alles hinter der unsichtbaren Erscheinungswelt vorgeht. Welches Leben! Welches rasende, großartige Leben! Ich freue mich, dass es den Utopianern jetzt endlich klar wird, was alles hinter unserer Erscheinungswelt lebt und sich bewegt und immer wieder neue Kräfte zeigt. Mich bringt das Neue nicht aus der Fassung. Ich bin darauf vorbereitet gewesen und freue mich, dass es endlich so augenfällig wurde. Nicht meinetwegen, aber der Utopianer wegen. Denn für mich würden all diese Lichterscheinungen auch da sein, wenn sie auch nicht sichtbar würden. Die Maschinisten sagten gar nichts, aber sie telegrafierten das, was sie entdeckt, an die wissenschaftlichen Institute. 3 Stunden später waren alle Luftfahrer gewarnt. Kapitel 49 – Die Experimente. Jetzt ging's natürlich in den Kreisen der Wissenschaft sehr lebhaft zu. Sofort wurden über der Sturmküste Fesselballons aufgelassen, anfänglich nur mit Kaninchen und Registrierapparaten bemannt. Später erst wagten sich die Gelehrten selber in die Ballons. Und da wurde dann alles studiert, und die Experimente folgten einander in unsäglicher Hast, und die Entdeckungen ebenfalls. Die Physiker und Chemiker gerieten ganz aus dem Häuschen ob all der neuen Wunder. Und die Literaturzentrale gab ganze Serien neuer Bücher heraus, die alle das Irrlichterphänomen behandelten. Und der Laie konnte nicht mehr folgen. Es war zu viel auf einmal. Kapitel 50 – Die Veränderung der Irrlichter. Die physikalischen und chemischen Experimente und Entdeckungen wurden aber sehr bald in den Hintergrund gedrängt, als man sah, dass die Irrlichter, die man jetzt im Himmel an verschiedenen Punkten über dem utopianischen Festlande beobachtete, als man sah, dass diese Irrlichter ihre Gestalt ganz wesentlich veränderten und mehr strahlenförmige Auswüchse erhielten. Diese strahlenförmigen Auswüchse hatten die Helligkeit großer Scheinwerfer, die sich lebhaft bewegten und die Fesselballons mit kolossaler Gewalt seitwärts warfen, so dass mehrere von ihren Stricken losgerissen wurden und die Gelehrten nur mit Gefahr ihres Lebens den Erdboden erreichten. Kapitel 51 – Die neuen Kometen. Gleichzeitig wurden auf verschiedenen Sternwarten eine ganze Reihe neuer Kometen entdeckt. Diese Entdeckung wirkte auf die Bewohner des Kaiserreichs einfach unheimlich. Man sah nachts alle Utopianer fortwährend den Himmel mit dem Fernrohre beobachten. Dann aber wurde von allen Seiten konstatiert, dass die neuen Kometen gar nicht Kometen sein könnten, da ihre Bewegung am Himmel eine allzu schnelle war. Und dann entdeckte man, dass die Irrlichter schon in der Nähe des Erdbodens Kometenform annahmen. Und da war's denn klar, dass die neuen Kometen Erscheinungen der Erdatmosphäre vorstellten, Irrlichter waren. Aber der Nachthimmel sah nun einfach großartig aus. Kapitel 52, die Volksangst. Die neuen Kometen, die mit den neuen Irrlichtern identisch waren, machten nun das nächtliche Himmelsbild außerordentlich reich und glänzend. Vornehmlich auch durch die Farbenpracht und dann durch die stete Veränderlichkeit der Formen. Dieses verhinderte aber nicht, dass sich des ganzen Volkes eine ungeheure Angst bemächtigte. Viele Utopianer verfielen in ein heftiges Nervenfieber. Es waren nur wenige, die ihre kalte Ruhe und Besonnenheit bewahrten. Und zu diesen gehörte neben sorglosen Dichtern und Künstlern natürlich in erster Reihe der Herr Bartmann, was seinen Namen jetzt so bekannt machte, dass bald jeder mit den Bartmannschen Ansichten über die Erscheinungswelt vertraut wurde. Kapitel 53: Der zornige Bartmann. Mit dem leeren Namen und dem fruchtlosen Ruhme war aber der Herr Bartmann keineswegs zufrieden. Er wetterte gegen die Volksangst in einer sehr wilden und heftigen Form. »Zeichen vom Himmel«, schrieb er, »Flammen auf, um die faulen Utopianer endlich aus ihrer Ruhe herauszutreiben.« Und da packt den Utopianer die Angst. Auf den Knien sollte er dem Geiste, der uns führt, danken, dass er uns ganz augenfällig die unerschöpfliche Lebensfülle der Welt offenbart. Sieht der Utopianer nicht, dass der Himmel und das Meer eine gewaltige Sprache zur Verfügung haben? Und sieht der Utopianer nicht, dass Himmel und Meer zu uns, den Utopianern, sprechen? Ist es da an der Zeit, wie Kinder ängstlich zu werden? Wahrlich, alle Bequemlichkeitseinrichtungen und alle Gerechtigkeitseinrichtungen sind viel zu schade für den Utopianer. Der sollte wieder von Not und Unterdrückung gepiesackt werden, damit seine Lebensgeister wieder aufflammen können, wie die Irrlichter im Meeressumpf. Der Kaiser von Utopia sollte zum Tyrannen werden, und Waffen sollten wieder getragen werden, wie einst vor Jahrtausenden im barbarischen Zeitalter. Damals war's besser um uns bestellt. Es war durch Hunger, Krankheit und Ungerechtigkeit dafür gesorgt, dass der Mensch nicht schlaff wurde. Unsere guten und angenehmen Zeiten sind zu früh gekommen. Utopia steckt noch in den Kinderschuhen und sollte mit harter Rute erzogen werden. Ist es etwa nicht das Zeichen eines kindischen Gemüts, wenn man Angst hat vor der großen Natur? Und wenn die Irrlichter strafende Geister sind, weswegen können sie strafen? Doch nur unserer Faulheit wegen können wir gestraft werden, damit wir ein gewaltigeres Leben führen, ein Leben, wie es einem reifen Volke geziemt. Auspeitschen sollte man den erwachsenen Leuten die alberne Kinderangst. In dem Tone ging's immer weiter. Und auch mündlich überall. Bartmann war zornig. Und viele Utopianer gaben ihm recht. Seine Worte schlugen ein wie Blitze. Kapitel 54: Die Natur der neuen Kometen. Die Gelehrten erklärten allerdings den heiligen Eifer des Herrn Bartmann für sehr unnütz. Sie sagten, es wäre nicht nötig, dass jetzt auch noch die Worte wie Blitze wirkten. Die neuen Kometen wirkten ja schon wie Blitze, teilten elektrische Schläge aus, entzündeten Fesselballons, erzeugten starke Gewitter, veränderten die Luft, erregten das Gemüt und brachten die gesamten Utopianer in eine so nervöse Stimmung, dass es einfach frevelhaft erscheinen müsste, jetzt gerade noch immer die geistige Trägheit der Utopianer zur Zielscheibe des Witzes und des Zornes zu machen. Bartmanns Zorn erschien den Gelehrten sehr unpassend, und sie machten bald mit Erfolg Stimmung gegen diesen Zorn. Ende von Abschnitt 6.